Ja, dann kann ich loslegen. Sind wir bei der 29. Folge, sehe ich das richtig? Jawohl. Ich könnte dich auch auflaufen lassen, aber da habe ich ja auch einen Ruf zu verlieren. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des blog.huber.de Podcast. Ich bin René und du bist? Stefan, hallo, herzlich willkommen. Ja, wir grüßen euch. Richtig. Wir hoffen, ihr hattet zwei schöne Wochen seit der Jubiläumssendung. Genau, und wenn nicht, machen wir euch jetzt noch zwei weitere schöne Wochen. Ja, ihr werdet am Ende der Sendung uns gar nicht mehr vergessen können wahrscheinlich. Gibt es heute irgendwas Besonderes? Das wird sich zeigen. Wir sind ja spontan, wie immer. Aber doch, es wird was Besonderes geben, denn ihr habt jetzt die Möglichkeit, oder besser gesagt, ihr werdet nach diesem Podcast zu euch selber finden. Ui. Ja, jetzt fragst du dich wie, ne, Stefan? Fängst du jetzt schon wieder mit so einem Psycho-Zeug an? Ja, oder? Mit so einem Psychogramm. Pass mal auf, geh mal in Google und gebe mal ein, in Hochkommern zum Beispiel, Stefan ist heute und den Rest lässt du Google bestimmen. Stefan ist heute 31. Stefan ist heute unser Wanderführer. Zweites Ergebnis. Tatsache, sich auch. Stefan ist heute Fachinformatiker. Das stimmt sogar. In einer großen Firma. Ja, ist also eine sehr coole Sache. Du kannst auch mal machen, Stefan wird. Stefan wird. Also wichtig ist ein Hochkommen. Stefan wird in der Toilette eines Restaurants tot aufgefunden. Tatsache. Bei Amazon kannst du das bestellen. Ja, also es ist wirklich eine schöne Sache. Zum Beispiel, morgen geht Stefan... Oh, morgen geht Stefan, da gibt's gar nichts. Vielleicht kann man da in Gruppen mal suchen. Ja, also morgen geht Stefan anscheinend nirgendwo hin. Ja, ich habe gerade auch was Lustiges eingegeben. Stefan hat heute, habe ich eingegeben. Und da kommt, Stefan hat heute viele gesunde Sachen gegessen. Ja, pass mal auf, dann werden wir mal heute... Sehr schön, herzlichen Glückwunsch, Stefan. Und als drittes Ergebnis, das Gegenteil, Stefan hat heute zu viel getrunken. Was macht denn eigentlich unser Blogzugpferd Maite heute? Wollen wir mal gucken. Maite macht heute... Ich guck mal, was er morgen macht, ja? Ah, heute macht sie gar nichts. Maite macht morgen. Nee, stimmt. Maite? Wollen wir jemand anders nehmen? Axel, wir nehmen mal Pizzi. Okay. Oder Axel? Nimm du, ich nehm Pizzi. Ich guck mal, was Pizzi morgen macht. Die macht auch nichts. Auch nicht. Der Name ist so ungewöhnlich wahrscheinlich. Ja, Axel aber scheinbar auch. Axel macht heute sein Comeback. Also auf Deutsch. Ja, könnt ihr eine Menge Spaß mit haben, guckt euch einfach selber mal an und wenn ihr irgendwas richtig Tolles, Kreatives da rausgefunden habt, dann lasst uns einfach dran teilhaben. Genau. Susanne hat morgen zum Beispiel Geburtstag, steht hier. Ach so. Ich glaube, man muss es nicht mit macht morgen oder macht heute, sondern hat heute. Man kann nehmen ist, wird, kommt. Ja, das ist ja richtig lustig. Wie man will. Also das ist das sogenannte Google-Orakel. Wenn ihr mal nicht weiter wisst, Google kann euch auf jeden Fall helfen. Ja, und noch eine andere lustige Sache, die ist jetzt aber nicht im Internet, die war in Berlin gewesen. Kennst du die Hip-Hop-Gruppe KISS aus Kreuzberg? KISS, da habe ich... Hast du das gehört? Ich bin mir nicht sicher, ob die das war, habe ich im Polizeiticker gelesen. Genau, sehr, sehr lustig. Soll ich die Meldung mal raussuchen? Du kannst mal die Meldung raussuchen, ich kann dir mal erzählen, was gewesen war. Und zwar... hatte der Tagesspiegel war's. Der hat für das ganze Chaos, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass der das verursacht hat, das Chaos, aber er hat zumindest dazu aufgerufen, doch zu dem KISS-U-Bahn-Konzert zu gehen. Und zwar hat diese Band in einem U-Bahn-Waggon ein Konzert geben wollen. Leider kamen so viele Leute, dass das da nicht stattfinden konnte in dem U-Bahn-Waggon und so wurde das auf eine Wiese verlagert. Und das hat wiederum zur Folge, dass daraus ein Polizeispiel wurde, denn bei so einer großen Versammlung ist natürlich sicherheitshalber auch mal Polizei dabei und die hatte eben diese Versammlung versucht aufzulösen. Ja, soll ich dir die Originalmeldung aus Sicht der Polizei vorlesen? Na dann erzähl mal. Illegales U-Bahn-Konzert verhindert. Gestern Abend gegen 20.30 Uhr hat die Berliner Polizei ein im Internet angekündigtes illegales Hip-Hop-Konzert im U-Bahnhof Schlesisches Tor unterbunden. Genau, der wurde sogar dicht gemacht, der U-Bahnhof, deswegen. Ja. Anfangs versammelten sich etwa 200 interessierte Personen im und an dem U-Bahnhof, um einen Auftritt der Berliner Band KISS, also KISS, K-I-Z, ne, zu erleben. Die BVG war entsprechend vorbereitet und mit einer großen Zahl von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes anwesend, sodass diese Personen auf dem Bahnhof, was, so dass sie diese Personen aus dem Bahnhof verwies. Als die Menschenmenge immer weiter anwuchs, wurde der Bahnhof geschlossen, wie du schon gesagt hast. Gegen 21 Uhr versuchten die mittlerweile ca. 500 anwesenden Personen geschlossen die Oberbaumbrücke zu erreichen, was die Polizei verhinderte. Aus der Menge kam es zu vereinzelten Würfen von Gegenständen auf die Polizisten, ohne dass jemand verletzt wurde. Die Einsatzkräfte nahmen in der Folge insgesamt 8 Personen fest. Nachzulesen im Berliner Polizeiticker unter www.berlin.de polizei/pressefahndung/archiv. Wir verlinken das einfach. Ja, also die Idee fand ich genial. Ein Konzert im U-Bahn-Waggon, also fand ich herrlich. Ja, aber so wie es aussieht, ist es ja illegal. Das muss man vorher wohl ankündigen. Ja, die konnten ein U-Bahn-Konzert verhindern, ne? Wie sie gesagt haben. Ja, was natürlich schon eine Fehlplanung, hier fliegt eine Mücke rum, ist ja ätzend. Was aber schon eine Fehlplanung von der Band war, denn die Berliner U-Bahn, die hat im Moment so ein paar Platzprobleme, ne? Die setzt irgendwie kürzere und kleinere Wagen ein. Richtig. Ätzend. Echt? Merkst du das jeden Tag? Ja. Gerade im Berufsverkehr ist es schlimm, ne? Aber die BVG hat ja auch gesagt, warte mal, wenn die Schule wieder losgeht. Da muss jeder ein Kind auf den Schoß nehmen. Wahrscheinlich, ja. Nee, also das, ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass deine gut frequentierte Strecke da drunter leidet. Ja. Na gut, aber... Was wolltest du gerade noch sagen? Wolltest du noch irgendwas dazu sagen? Ja, da stand auch in der Meldung auch über die BVG, dass sie natürlich entsprechend reagiert, wenn sie merkt, dass es zu viele oder zu volle Züge sind. Aber da kannst du, glaube ich, nicht von ausgehen. Genau, dann lassen sie nur die Hälfte rein. Ja. Naja, auch die BVG muss sparen. Ja. Noch eine andere schöne Sache, die in Berlin passiert ist. Oder, na, schön, sagen wir so, sie ist sehr grotesk. Und zwar, da waren noch Dreharbeiten für Tom Cruise, einen Film Valkyrie. Ja. Und dabei ist ja auch ein kleines Missgeschick passiert. Und zwar sind Komparsen von einem fahrenden LKW gefallen und mussten zum Teil ins Krankenhaus eingeliefert werden, ne? Mhm. Und das Groteske an der Sache ist, wie die gekleidet waren. Weißt du das? Nein. Die hatten Armeeuniform an. Und zwar von der Wehrmacht. Ah. Stell dir mal vor, du arbeitest, hast im Krankenhaus gerade Schicht. Und plötzlich kommt einer von der SS vorbei. Und nee, ja, da werden auf einmal Soldaten von der Wehrmacht eingeliefert. Na, was machst du denn da? Ja, weiß ich nicht. Also ich kann nur sagen, das war ja am letzten Wochenende. Und da war irgendwie auch der gesamte Kreuzungsbereich Leipziger Ecke Wilhelmstraße in Mitte gesperrt. Und ich war zufällig bei einem Kumpel an diesem Tag und hab das natürlich gesehen. Da hast man schon von beiden riesen Rauchwolken gesehen. Die haben alles vernebelt dort. Und ringsrum... Ach echt? Damit man nicht fotografieren kann, oder? Ich weiß es nicht, warum. Ich meine, wenn die alles vernebeln, dann können sie auch im Studio drehen, finde ich. Ja. Macht ja dann eh keinen Unterschied, ob man jetzt am Original-Schauplatz dreht oder nicht. Nein, jedenfalls war ringsrum ein riesiges Verkehrschaos. Ja, ich glaube, da hatte ich auch irgendwas von gelesen, dass die mit den Dreharbeiten öfter mal in Berlin so eine Verkehrschaos... Ja. Ach nee, um einen anderen Film ging's da, um einen deutschen Film, der gedreht wurde, auch in Berlin. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall weiß ich, dass Tom Cruise nicht dabei war. Richtig, und 11 Verletzte. Ja. Schön. Richtig. Und es ist wohl auch so, dass die Komparsen und die LKW-Fahrer, dass die Verantwortlichen darauf aufmerksam gemacht hatten, dass an dem LKW was nicht stimmt, aber die haben das alles ignoriert. Hey, what did you say, haben die bestimmt nur gesagt. Genau. I don't understand you. Ja. Ja, also weniger schöne Sache. Richtig. Aber bestimmt mit Spaß im Hintergrund. Ja, aber also guckst du den Film an, wenn der fertig sein sollte? Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Was Geschichtliches, da bin ich nicht so der Fan von. Hast du eigentlich Bild-Zeitung parallel gelesen? Weil vielleicht stand der zufällig in der Bild-Zeitung von den gut recherchierenden Journalisten Wehrmachtoffiziere in Berliner Krankenhäusern. Nein, habe ich nicht gelesen, diese Überschrift. Okay, dann war sie wahrscheinlich auch nicht. Ja, eine andere Sache, die mir noch aufgefallen ist in der letzten Woche. Wer wäre der perfekte Sponsor für Radsport? Für Radsport? Ja. Apothekenvereinigung. Ja, das war eine Idee. Siemens wäre auch nicht schlecht. Siemens? Da hältst du auch nicht ganz sauber zu. Ach, das meinst du? Ja. Ah, klar. Hast du auch gehört, ja? Überall wird geschmiert. Ja. Fujitsu Siemens sponsert nämlich in dem Online-Spiel, wie heißt das gleich? Rad Challenge 2007, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall die aktuelle Fahrradsimulation. Ja, da sponsern die und sind an der Zeit, an den Zeittafeln zu sehen und auch Bandenwerbung. Das habe ich bei Horizont gelesen. Fand ich ganz interessant. Und weißt du, wer das Computerspiel zur Verfügung stellt? Nein. Seven Games. Seven Games. Und was ist Seven Games? Pro7 Sat1. Richtig, es gibt ja nur ein Unternehmen, was immer die 7 mit dem Namen hat. Seven. Ja, richtig, Pro7. Ja, fand ich, passt wie Faust aufs Auge. Obwohl man dazu sagen muss, dass Siemens ja nur 50% Anteil an der Firma Fujitsu Siemens hat, ne? Da kenne ich mich nicht aus. Ja, ich wollte es nur gerade rücken. Wolltest du ein bisschen klug scheißen? Ich wollte ein bisschen klug scheißen, ne? Ich wollte ein paar Hintergrundinformationen, die fürs Leben wichtig sind. Ah, na, das hast du ja jetzt getan. Ja, ich meine, Siemens bietet ja begehrte Posten an, ne? So, Manager bei Siemens ist doch anscheinend ein sehr lukrativer Job. Ja, auf jeden Fall. Man kann privat eine Menge für sich rausholen. Genau. Ja. Eine Hand wäscht die andere. Ja, aber irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, so ein bisschen, als hätte ich mein Leben lang für Siemens gearbeitet. Das kommt mir auch gerade sehr bekannt vor. Aber das können die Zuhörer alle nicht wissen. Nee, und nur einige. Da wollen wir auch gar nicht ins Detail gehen, weil... Genau, wir haben ja jetzt einen neuen Job. Genau. Also, damit ist doch alles gesagt. Unsere Siemens-Zeiten liegen quasi hinter uns. Richtig. Hatte ich gar nicht in meinen Lebenslauf geschrieben eigentlich. So, aber sagen wir schon, wie sieht's aus? Wir haben jetzt knapp 12 Minuten. Wollen wir erst ein bisschen Werbung machen oder wollen wir noch unser Feedback vor der Pause? Ach, das machen wir nach der Pause. Wir erzählen nur kurz, wir erinnern mal dran, noch an ein Thema, was jetzt wieder aktuell ist, weil es ist schon länger her, als Susanne im Blog drüber berichtet hat. Sie war nämlich im Sommer, also ich glaube im Juni war das, bei einer Aufzeichnung zu Kurt Krömer. Und nächsten Montag, das heißt morgen, beginnt die neue Staffel in der ARD. In der Nacht von Montag zu Dienstag. Und in der Folge nächste Woche wird Susanne höchstwahrscheinlich zu sehen sein. Ah. Also sie meinte, sie war öfter mal im Bilde. Ja, Pizzi ja eher nicht, ne? Die hat sich ja ganz vorne hingesetzt. Richtig. Der Beitrag. Geile Ding, ne? 14.09, Kurti in Town. Ja. Könnt ihr euch nochmal durchlesen als Vorfreude. Und morgen geht's endlich los, die neue Staffel von Kurt Krömer, ein neues Sendekonzept, ich glaube 10 Folgen. Und ja. Ja, aber jetzt weiß doch keiner, wie Susanne aussieht. Ja, dann schaut einfach mal im Blog. Ich denke mal, wenn wir sie entdecken, werden wir da mal was reinstellen. Darf man doch, oder? Ja, der Zuhörer, der Susanne nicht kennt, der kann ja einfach mal die Sendung sich angucken und wenn er die technische Möglichkeit hat, Sendescreenshots machen und uns zuschicken, welchen er vermutet, dass es ist. Genau. Und als Belohnung werden wir dann die kommende Sendung dieser Person huldigen, oder in der kommenden Sendung diese Person huldigen. Diese Person, die das Bild eingesendet hatte. Ja, das Richtige. Okay. Na, ich bin gespannt. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir jetzt ein bisschen Musik spielen? Ja, das machen wir. Ich habe einen coolen Song rausgesucht. Oh je, wie heißt der? Im Hintergrund dudelt er schon ein bisschen. Und zwar ist das... Cool. Ja, Brother Love. Summertime. Und ich denke, das passt jetzt, weil der Sommer, der macht ja so langsam die Mücke. Und dann wollte ich das unbedingt noch spielen, weil es wirklich sehr cool ist. Das ist schön. Ja, man merkt schon, es wird richtig zeitig dunkel jetzt schon. Ja. Der Winter kommt. Alles klar, dann wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. So, das gesamte Lied könnt ihr übrigens im Podshow Music Network hören. Und zwar ist es music.podshow.com. Sucht einfach mal nach Brother Love. Und an der Stelle wollen wir uns auch nochmal bedanken beim Podshow Music Network, weil wir ja dort unseren Podcast hosten und die Musik kostenlos nutzen dürfen und immer vorne und hinten die schöne Werbung dran haben. Genau, wenn es euch nicht geben würde, würden wir unseren Zuhörern nur Gequatsche zumuten. Ja. Wir hatten ja ein Feedback noch versprochen. Ja. Aber ich wollte vorher, mir ist noch eine Sache, als ich heute auf Arbeit gefahren bin, ich komme ja mal am Roten Rathaus vorbei, da hörte ich Trillerpfeifen und so und dann verstummten die wieder und wie ich am Roten Rathaus war, sah ich, dass am Eingang, wo die Autos ins Rathaus fahren, also die Mitarbeiter, der Mitarbeiter-Auto-Eingang des Roten Rathauses, da war Verdi versammelt und immer wenn ein Mitarbeiter einfuhr, dann wurde über die hier so ein Megafon der Name, oder ich glaube, das war sogar richtig Mikrofon und Boxen, der Name des Mitarbeiters genannt, wenn er denn zu erkennen war, und wurde mit einem Pfeifkonzert begrüßt. Ja, weißt du auch, warum die da standen? Na, bestimmt haben die wieder für irgendwas oder gegen irgendwas demonstriert. Die wollen mehr Geld. Es war eine Streikaktion, denn ich glaube, es ging um die Berliner Behörden. Die wollen wohl mehr Geld haben. Wer nicht? Und so, wie ich es jetzt auch gehört habe in den heutigen Nachrichten, ist es wohl so, dass der Berliner Senat es ablehnt. Tja, passiert. Einfach nächste Woche mal probieren. Ja. Jetzt so, aber haben, zum Audiokommentar. Genau, wir haben einen Audiokommentar. Ist es nicht ganz, und zwar ist es einer von den Jungs von Geil Ablabern. Und der hat eine Frage gestellt. Und ich denke, die werden wir hier im Podcast beantworten. Und da hören wir jetzt einfach mal kurz rein. Also, NDG, du bist dran. Band ab. Ich habe mir auch euren Podcast mal jetzt angehört, von vorne bis hinten, euren letzten. Finde ich ganz nett alles geraten. Sehr viele Themen auf kurze Zeit, auf wenig Raum untergebracht. Es ist mehr so ein Potpourri an Themen. Wenn man sich dafür interessiert, muss man, glaube ich, selber nochmal lesen, worum es denn tatsächlich ging. Weil immer nur die Headlines quasi von euch benannt werden. Finde ich aber ganz gutes Format. Wie macht ihr das? Seid ihr an zwei Orten, an zwei verschiedenen Orten und irgendwie recordet beide und synchronisiert euch mit Skype oder wie läuft es? Also da bin ich mal gespannt, was da los ist. Ja, vielen Dank für das Audio-Feedback oder beziehungsweise für diesen Ausschnitt und Bezug zu unserem Blog. Ja, die Fragen können wir gleich beantworten, ne? Ja, nee. Ach, ich soll das machen, okay. Oder ja. Soll ich machen? Also, nein, also zur Technik. Ja, zur Technik. Also auf jeden Fall, wir benutzen nicht Skype, weil... Nee, Sendesicherheit geht vor. Zuverlässige Software. Ja. Und wenn wir einen Fehler machen, geben wir auch zu, dass der an uns lag und nicht an anderen. Ne? Oh, jetzt haben wir genug über Skype gelästert. Wir machen das ganz einfach. Jeder ist bei sich. Manchmal sind wir auch hier zusammen, nehmen gemeinsam auf. Nein, und im Prinzip hat jeder seine Audiospur, die er aufnimmt mit seinem Mikro. Und die Spuren werden zusammengefügt und dann ergibt es eine Top-Qualität. Wird mit Musik unterlegt und das ist dann der fertige Blockhaus. Und das Ganze nennt man übrigens Double Ender. Wurde auch eine Zeit lang beim Fernsehen so gemacht, und zwar als es mit den Satellitenverbindungen noch nicht so doll war. Ja. Und den Rückkanal, vielleicht auch ganz interessant, der geht über Voice over IP. Ja. Damit wir uns auch verständigen können. Wir haben es aber auch schon über Handy gemacht, wenn mal irgendwie unser Voice over IP-Anbieter etwas überlastet war. Zum Beispiel eine Sendung haben wir auch über eine ISDN-Leitung gemacht. Zwar nicht mit dir, René, sondern mit Pizzi, unsere Gastmoderatoren in einer Folge. Da haben wir eine Telefonleitung gehabt und da hört man dann schon deutlich den Unterschied. Man erkennt einfach das Telefon. Ja. Aber so wie wir das machen, ist es super. Und da möchte ich mich nochmal bei Freecall bedanken, weil dank dieser Software können wir das auch nur machen. Ja, das würde auch sicherlich mit der anderen Telefonsoftware gehen. Also wie gesagt, die Lösung übers Handy ist auch nicht verkehrt gewesen. Ja gut, aber geht natürlich nur, wenn man Special-Tarife hat, ja, jetzt wo haben wir wenig aber, Kosten entstehen. Jetzt haben wir mal genug Geheimnisse verraten. Betriebsgeheimnisse. Ja, da gucke ich nochmal in deinen Vertrag, Stefan. Deswegen habe ich dich aussprechen lassen, weil mit dem Feuer spiele ich lieber nicht. Piepen, wir piepen mal alles raus. Ja, also nicht wundern, wenn René die nächste Sendung alleine moderiert. Wir wollen uns nochmal Entschuldigung für die Pieptöne eben in dem Monolog von Stefan. Und wer nicht verstanden hat, worum es gerade ging, egal, ist ja auch unwichtig. Genau. Ja. So viel zu dem Audiokommentar. Gab es eigentlich sonst noch irgendwelche Kommentare oder Fragen im letzten? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ich habe hier keine auf meinem Zettel. Lobeshymnen oder sowas? Uns hat keiner gelobt. Echt? Lobt uns doch mal. Ich seh doch einen Kommentar hier letzte Woche. Christa. Ach, ja, die kenne ich irgendwo. Ja, sie fand uns wie immer kurzweilig, wir sollen weiter so machen. Die Musikauswahl gefällt ihr sehr gut und sie freut sich super, super, super, super doll. Also ich habe jetzt ein bisschen untertrieben auf die neue Folge. Ja, das freut uns auch, wenn sich jemand freut. Da ist uns ja allen geholfen. Na. Wir können ja noch vielleicht den Kommentar aus der vorletzten Sendung mit reinnehmen. Da fand Maite die Sendung wieder sehr amüsant. Und ja. Als sie wieder auf Arbeit gehört hat. Genau. Das ist doch schön, das freut uns. Eigentlich könnte Maite die Sendung ruhig mal über die Lautsprecher auf Arbeit hören, finde ich. Ja, oder zum Beispiel in der U-Bahn oder im Bus mit so richtig über lauten... Über Lautsprecher. Ja, das wär's doch. Ja. Über Megafon. Genau. So. Okay, Stefan, was haben wir denn, was haben wir denn noch auf Lager? So, Unterhaltung. Unterhaltung? Na, oder? Ja, wir haben jetzt ein kleines Ratespiel. Wäre jetzt eigentlich mal Zeit. Ja, gut. Gibt's denn, hat schon unser Programmierer sich an den Zufallsgenerator gesetzt? Nee. Welcher Programmierer? Haben wir einen? Da müssen wir mal einen engagieren. Ja, und dann entlassen wir ihn gleich wieder, wenn wir fertig sind. Genau. Ja, nein, also auf jeden Fall kommt für euch jetzt Folgendes, das Frage- und Antwortspiel in der Folge 29 im Blockcast. Und ja, ich würde sagen, heute redest du mal, oder René? Von mir aus? Ja. Na los. Gut, dann suche ich mir einfach mal hier was raus. Ja. Mhm. Natürlich muss man da entsprechend erstmal den Zufallsgenerator anschmeißen. Ja. Und ich gehe schon mal zu Google und tippe ein, die Lösung ist, und schau mal. Ja. Ah ja, okay, ich habe die Lösung. Ja? Ja. Aha. Die Lösung ist das Problem, steht hier. Alles klar. So, ich habe hier einen Beitrag. Okay. Und jetzt muss ich mich erstmal wieder reinfinden. Die Lösung ist der Elternführerschein. Ich unterhalte in der Zeit ein bisschen unsere Zuhörer. Oder die Lösung ist ein neues Ministerium. Das ist bei uns auch mal fällig. Gut, also für alle, die nicht mitraten wollen, es handelt sich um Beitrag 549 im Blog. Und René, nimm die Hände von der Tastatur. Habe ich. Okay, und jetzt kannst du losraten. Ja, bin ich eine Frau? Nein, zumindest sollte es mich sehr wundern. Nein, Julia hat auch gerade Nein gerufen. Ach, ja, machen wir nachher. Erzähl mal, worum es geht so ein bisschen. Also zumindest, du kannst mir ja mal einen Aufhänger geben. Ein Aufhänger? Okay. Stichworte. Ja, in dem Beitrag sind zum Beispiel Fotos von einer Werbeaktion nach der Fußball-WM. Eine Werbeaktion nach der Fußball-WM. Also es ist ein umfangreicher Beitrag. Handelt mehrere Themen ab. Also du kannst jetzt im Prinzip einen Punkt raussuchen. Ja, pass mal auf, Dirk hat den Beitrag geschrieben, denke ich. Nein. Was? Achtung, Dirk ist ja noch dabei. Du hast doch gesagt, von der Fußball... Ach, Dirk ist noch dabei. Der Beitrag ist von dir. Nein. Du hast meinen Hinweis nicht verstanden. Dirk ist noch dabei. Gerade jetzt. Es geht aber um die Fußball-WM, hast du gerade gesagt. Okay, soll ich dir den Hinweis nochmal verdeutlichen? Ja. Dirk gehört noch zum Autorenteam. Ach so, und die andere Person nicht mehr. Die den Beitrag geschrieben. Ja, oh, das ist ja schade. Ja, also, wir haben einen Verletzten zu beklagen, sozusagen. Ja, die Person war beim Fußball gewesen. Nicht nur. Nein, auch nicht beim Fußball. Beim Formel 1 hier. Lausitzring. Nein, wir kürzen es mal ab. Diese Person ist in eine öffentlich, wie sagt man? Auf einer öffentlichen Toilette gewesen, hat er uns geblockt. Das hat die Person nicht geblockt. Nein, sie hat sich dann wird Zeit. Etwas einstellen. Angeschaut. Sie hat sich was angeschaut, ein sportliches Ereignis. Nein. Nee, ein Film im Kino, die Zusammenfassung, ein Sommernachtsalbtraum. Nein. Die hat sich im Kino einen Film angeguckt und der ging um Fußball. Nein, absolut nicht. Eine Reportage. Wie gesagt, es ist ein mehrteiliger... Fußballspiel. Nein, ein mehrteiliger Beitrag. Also gesehen hat die Person einen Film, einen normalen Kinofilm, der nichts mit Fußball oder sonst was zu tun hat. Interessant, aber war hoffentlich ein guter Film. Zur Auswahl stand zum Beispiel Ab durch die Hecke, aber das hat er nicht geguckt. Der Mars. Was hat er dann geguckt? Das Haus am See. Das Haus am See. Erinnerst du dich? Wie konnte ich diesen Film vergessen? Überhaupt nicht. Hört sich an wie die Brücken am Fluss. Siehste. Weißt du denn, was er und seine Begleiterin, eine Kollegin, danach gemacht haben? Soll ich jetzt alles verraten? Vielleicht will er das ja gar nicht, dass ich das erzähle. Nein, das ist ja harmlos. Ach so. Danach sind sie bestimmt, was würde ich machen? Ich würde danach einen Kaffee trinken gehen. Ja, die Richtung stimmt. Weißt und du denn, ich würde in den Kaffee Schlafmittel reinmachen? Nein. Muss ja nicht immer von dir auf andere schließen. Jetzt weiß ich, wie du deine Freundin kennengelernt hast. Ja, so habe ich übrigens Julia kennengelernt. Am Potsdamer Platz waren sie bestimmt im Kino? Ja, das kann man hier nicht so deutlich raus ermitteln. Aber sie waren danach am Potsdamer Platz in einem Café eintrinken. In einem Italiener, beim Italiener. Und da war noch irgendwas, da wurde noch ein Film gedreht. Nein. Das war wieder was anderes. Aber da waren wir auch schon. Ich sag nur, FA 92 steht. Ja, das war aber... Ach, dieser Eis... Der hat doch zu um die Uhrzeit. Nein, auf jeden Fall hat Mars dort was Kurioses erlebt. Denn als er sein... was hat er bezahlt? Die Quittung bekommen hat. Da war was im Kassenbon und der ist ja auch im Foto dabei. Richtig, da steht... 3,33 Euro bezahlt. Das ist hier ein bisschen verschwommen, das kann man nicht deutlich erkennen. Nein, auf jeden Fall stand da drauf, mit ohne Sahne. Und das fand er sehr kurios. So. Deshalb ist da auch ein Bild von dem Kassenbon drauf. Mit ohne Sahne. Ja. Genau. Ah, siehst du, mit ohne, da fällt mir gerade ein. Kennst du das Spiel? Willst du jetzt auch nochmal raten? Nein. Na, okay. Der ist ja nur lange nicht zu Ende. Dann. Achso, genau, das weiter. Das ist ein Riesenbeitrag. Ja. Na, dann machen wir zu Ende. Dann muss ich mir das mal kurz notieren, was ich dir erzählen wollte. Nein, auf jeden Fall. Nach dem Kinobesuch haben sie dann auf dem Weg nach Hause, ich kürze es jetzt einfach mal ab, da hat er noch... noch was Kurioses erlebt. Na, eben diese zwei Werbeplakate. Du kannst dich ja noch an die Sprüche erinnern. 54, 74, 90. Ach, und die hatten die über die Nacht schon ausgewechselt. Ja, genau, darum ging's. Jetzt richtig. Erinnerst du dich, ne? Ja, natürlich. Das war fand er auch toll. Hauptbahnhof. Ich weiß jetzt nicht, wo das war. Ja, ich glaube, es war im Hauptbahnhof. Ja? Ich habe es auf den Fotos, glaube ich, erkannt, dass der Hauptbahnhof ist. Genau. Und der andere Spruch war, im Prinzip bewahrt ihn nur jemand 4 Jahre für uns auf. Das ist gut, der ist wirklich gut. Genau. Ja, also ein sehr langer Bericht und war auch ein sehr schöner Bericht, noch mitten im Fußballfieber sozusagen. Ja. Vom 7. Juli 2006. Ist in den Shownotes nochmal in voller Länge verlinkt. So ist es. Ja. Beitrag 549. Aber jetzt du, René. Ja, jetzt fahren wir mal die Musik runter, machen wir mal wieder unsere Karl Kebetsch Background Music. Ja. So, okay. Und zwar, was ich erzählen wollte, jetzt habe ich den Zusammenhang schon wieder vergessen, aber macht nichts. Wir haben auf der Feier ein Spiel gespielt. Rippeltippel, wie heißt das? Ja, Rippeltippel. Mhm. Ich weiß ja nicht, warum wollte ich das jetzt erzählen? Kenne ich nicht, das Spiel. Ach ja, mit ohne, deswegen. Und zwar... Ach, mit ohne. Und zwar, man sitzt im Kreis und... Kenne ich, Flaschendrehen heißt es. Nein, und jeder... bekommt den Namen Rippeltippel-Nummer und dann die Position, die er ist. Das heißt, wenn man zu viert sitzt, dann heißt einer Rippeltippel-Nummer 1, der andere Rippeltippel-Nummer 2 und so weiter und so fort. Und dann geht es einfach nur so, dass man irgendeinen in der Runde ruft und sagt, Rippeltippel-Nummer 1, also was man selber ist, ruft Rippeltippel-Nummer 2. Wenn man sich dabei verhaspelt, bekommt man einen Punkt ins Gesicht gemalt. Besonders viel Spaß macht das, wenn man das mit dem Edding macht. Weil die gehen dann nicht mehr ab. Ja, also man bekommt einen Punkt ins Gesicht gemalt und muss jetzt immer, wenn man den selber hat, sagen, Rippeltippel Nummer 1 mit einem Tippel, ruft Rippeltippel Nummer 1 ohne Tippel. Mhm. Und, oder halt mit 2 Tippel oder wie auch immer, je nachdem, wie viele Punkte er in dem Gesicht hat. Seine eigenen muss man sich merken, weil man ja keinen Spiegel hat. Und, um das auf das mit ohne zurückzukommen, und wir hatten einen bei der Party dabei, der hat permanent gesagt, statt mit einem, nee, der hat gesagt, statt Rippeltippel Nummer 4 ohne Tippel, hat er gesagt, Rippeltippel Nummer 4 mit keinem Tippel. Und irgendwann war das Gesicht dann wirklich voll. Wir haben dann aufgehört, als kein Platz mehr war. Das wollte ich erzählen. Jetzt ist es nicht mehr lustig, aber egal. Sah bestimmt schwer krank aus. Ja, sah schwer krank aus. Ja. Ja, lustig. Also der Spieletipp von René, Rippeltippel. Rippeltippel, einfach mal spielen. Was auch immer das ist. Ja, spielt einfach mal. Aber nimm bitte keinen Edding. Genau. Nehmt was viel Besseres. Sind wir denn jetzt schon durch? Na, fast. Also wir haben jetzt im Prinzip noch eine Rubrik, und zwar die Geburtstagskinder. Happy Und da kann ich eigentlich nur einer Person gratulieren, und zwar dem Jörg noch nachträglich, der zurzeit wegen seines Studiums in Thailand verweilt, aber die nächsten Wochen wieder in die Heimat zurückkehren wird. Alles Gute nachträglich an Jörg. Ich habe noch ein Geburtstagskind, und zwar möchte ich unsere wahrscheinlich älteste Zuhörerin noch zum Geburtstag gratulieren. Warte mal, ganz kurz, ich muss mal in Julia fragen. Hey. Bei Julia muss ich jetzt ein bisschen hinterher sein. Kann nicht sein, dass sie jeden Augenblick das Kind verliert. Ja. Wenn man sie braucht, die Frauen, dann sind sie nicht da. Es klingt natürlich jetzt richtig krass. Sie verliert das Kind natürlich. Nein. Sie bekommt es. Im Galopp halt. Ja. Galopp, hier mal kurz. Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute und wie gesagt, unsere älteste Zuhörerin. Ja, die kenne ich ja auch. Ja, stimmt. Du hast Siehste? Ja dafür gesorgt, dass sie überhaupt technisch in der Lage sind. Warte mal, mein Mikrofon ist ja halbwegs mobil. Ich muss mal, kann ja wohl nicht wahr sein. Frag mal, ob bei Julia noch alles okay ist. Ja. Julia? Wo bist du? Ist schon soweit. Ach, die ist schon zur Klinik gefahren. Hallo? Ist ja unfassbar. Ja, ich würde sagen, suchst du mal, ich mache in der Zwischenzeit die Kontaktmöglichkeiten. Ja, sag mal. Also wenn ihr kuriose Sachen zu erzählen habt oder uns sonstige Sachen melden wollt, Feedback zum Blogcast, lasst euch was einfallen, schreibt eine E-Mail an blog@juba.de, nutzt das Kontaktformular oder die Kommentarfunktion in den Beiträgen im Blog. Oder ihr ruft uns einfach an auf der Mailbox unter Telefon 030 202 368 03. Ja. Ja, und René, hast du Julia gefunden? Nee, noch nicht, aber die Wohnung ist nicht so groß. Steht der Storchenwagen schon vor der Tür? Nee, muss nachher nochmal wahrscheinlich, ich bin jetzt nämlich am Brunnen vorbeigegangen, ich habe soweit mich jetzt nicht gelaufen, weil mir der Kies an den Barfußfüßen immer so zwackt. Ach, ja, man hat es nicht leicht immer. Eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar haben wir demnächst was richtig Tolles für euch. Also wir hoffen, euch wird es gefallen. Wir wollen jetzt noch nichts verraten. Geht einfach regelmäßig auf unserem Blog, blog.juba.de. Wir haben eigentlich schon die Zusage. Uns fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass wir loslegen können. Genau. Ja. Also lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall was Auditives. Ja. Ein Hörgenuss wieder mal. Genau, wo ihr... Ja, das verraten wir jetzt nicht. Genau. Ja, ich hätte mich fast verquatscht. Oh, Gottes Willen. Warte mal. Okay. Was? Ich habe mir eine gescheuert. Also. Weil ich es fast verraten hätte. Nicht so angehört. Ich bin abgerutscht. Da hast du ja Glück, dass keiner neben dir sitzt. Ja. Ja, ein Glück. Gibt's noch irgendwas zu erzählen? Nö, eigentlich sind wir durch. Julia oder? Wird dann auch von der Partie sein, wenn nicht in dem Augenblick gerade das Kind kommt. Ja, dann müssen wir die Sache sowieso verschieben. Ja. Aber auf jeden Fall denke ich, dass wir in 2 Wochen zur nächsten Folge einen neuen, frisch gebackenen Papa haben. Davon kann man ausgehen, oder? Ja, ich denke schon. Ansonsten, wir wollen nicht, dass Julia sich nach 2 Wochen so frisch gebacken ist er ja nur auch nicht. Ja, stimmt, dann ist das Kind ja schon 2 Wochen alt. Ich schau mal kurz nach. Ich frag mal Google, wann das kommt. Das Baby kommt am... Schauen wir mal. Das Baby kommt am schnellsten wieder heim. Nee. Das Baby kommt jetzt. Das Baby kommt am 3.10.03 zu seinem Geburtstag auf die Welt. Ach. Ah, siehste, dann weiß ich doch. Das Baby kommt zu seinem Geburtstag auf die Welt. Depp. Hätte ich vorher wissen können. Also, ja. Ihr könnt zum Beispiel auch dann Glückwünsche an René auf die Mailbox sprechen. Auf meine Wie private. Ihr wollt. Bitte. Nein, natürlich nur auf die offizielle Mailbox vom Blog. Ja, ich werde sie dem Baby auch vorspielen. Es wird sich dann auch hier im Podcast bedanken. Ja, und genießt die Zeit, in 18 Jahren ist alles vorbei. Man kann es auch anders sehen. In 18 Jahren ist dann Ruhe. Das werde ich dem Kind natürlich noch nicht sagen. Ja, das ist ein schönes Ende. Ja, denke ich auch. Ein schönes Schlusswort. Und ein noch schönes Schlusswort. Ich hoffe, ich habe mich im Termin nicht geirrt, aber ich wünsche Maite auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Kann ich schon mal hier sagen. Unsere treue Hörerin. Und müsste ja jetzt bald soweit sein. Unser Blockzug fährt. Ja. Ja, okay. Ja, war super, dass er wieder rein... Oh, jetzt habe ich... Entschuldigung. Alle Ohren, die ich jetzt eben zum Pfeifen gebracht habe. Ich habe es kurz gehört, aber es war nicht schlimm. Okay. Ja, Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt. Ja, wir wünschen euch zwei schöne Wochen und dir, René, toi toi toi und Julia auch, dass alles gut geht. Ja, dann bis dann. Macht's gut. Bis dann, bis in zwei Wochen, ne? Tschüss. Tschüss. Muss man hier noch ein paar technische Sachen vornehmen? Ich brauche ja, muss mir ja selber hören. Ach so? Ich bin eingebildet, wa? Naja, besser als gar keine Bildung. Ja. Und ich würde sagen, dem Dirk, den gratulieren wir nicht, den wünschen wir heute viel Spaß. Dem Dirk? Ja. War was mit Dirk? Macht er heute was? Was ist am heutigen heute? Sonntag? Nö. Was denn? Hast du mir doch erzählt. Ich will es nicht so laut sagen, sonst hören es alle. Speed Dating. Das war doch schon. War letzten Sonntag. Der war doch schon letzten Sonntag. Ach so. War alle zuletzt. Dann verlinken wir wenigstens den Beitrag, wenn er eingeschrieben hat. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht verstanden, worum es geht. aber gut, ja, ihr könnt es ja im Blog lesen, also kein Problem. Ja. The best and the brightest served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.